hat er kein Recht darauf, sie darauf hinzuweisen oder den Leser hinzuweisen, nur weil er ein Mann ist? Hi zusammen und willkommen auf Smalltalkers. Ich bin Dennis. Und ich bin Gustavo. Und unser Thema heute ist die Welt gegen Susie Grime. Susie Grime ist aufgetreten bei der TinCon, ein Festival für Jugendkultur in Berlin. Dort hat sie sich geäußert zum Thema Hate Speech und wie sie dann auch über die Kommentare auf ihren YouTube-Channel kritisiert wird. Susie Grime ist den meisten vielleicht ein Begriff, da sie eine der Moderatoren bzw. Hosts des YouTube-Channels Jäger und Sammler ist, welcher häufiger in der Kritik steht. Über sie und den Zusammenhang zu Hate Speech und freien Meinungsäußerung hat der Weltautor Dennis Sand einen Artikel geschrieben, in dem er Susie eine Art Doppelmoral bzw. Heuchelei vorwirft. Das, was ihr hauptsächlich vorgeworfen wird von Weltjournalisten, ist, dass sie sachliche Kritik mit tatsächlichen Hate Speech oder wenig qualifizierte Kritik vermengt und es so faktisch präsentiert, als wäre alles Hate Speech. Er sagt, natürlich gibt es auch Leute, die sie wirklich hassen, weil sie sie hassen, weil ihnen nicht passt, dass sie Feministin ist. Das sagt er zum Beispiel in dieser Passage. Es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass es wirklich einige sehr dumme Menschen gibt, die Susie Grime dafür hassen, dass sie eine Feministin oder ein Gutmensch ist. Doch gibt es auch Leute, die sie auch legitim kritisieren, wie er hier schreibt. Ein anderer Teil aber kritisiert Susie Grime nicht dafür, dass sie Feministin ist, sondern dafür, dass sie in ihren Videos mit Argumenten arbeitet, die ihre Thesen zwar stützen, aber keine echten Argumente sind. So werden Studien nur ausschnittsweise zitiert, es wird mit Übertreibung und Überzeichnung gearbeitet und die Argumentationsketten sind auch nicht immer ganz stichhaltig. Es gibt Videos und Kommentare, die sich sehr sachlich damit auseinandersetzen. Er nennt die Videos zwar nicht wörtlich, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass er damit vielleicht die Videos von Leuten meint, wie zum Beispiel dem Dr. Rand, der sich unserer Meinung nach recht sachlich mit dem Thema beschäftigt hat, worüber wir auch schon mal ein Video gemacht haben. Wie Susie Grime all ihre Kritiker über einen Kamm schert, zeigt der Autor in folgender Textpassage. Und von wem kommen all diese Videos und Kommentare, fragt Susie auf der TinCon-Bühne und rührt sowohl die tatsächlichen Beleidigungen wie auch die sachliche Kritik zusammen und zeigt dann in ihrer Präsentation unter anderem ein Bild von dem kleinen Ralph aus den Simpsons, der eine Hakenkreuzfahne in der Hand trägt und sagt, ich will nur helfen. Die Nazis also. Da wird natürlich die Frage gestellt, wo hört Meinung auf, wo fängt Hass an? Und Dennis Sand sieht das Ganze etwas pragmatischer. Und zwar, dabei ist die Grenze eigentlich sehr klar durch das Strafbuch definiert. Volksverhetzung, Gewaltandrohung, persönliche Diffamierung sind Hate Speech und gehören bestraft. Was nicht verboten ist, wird durch die Meinungsfreiheit gedeckt. Auch wenn die Meinung des anderen einem nicht immer gefallen mag. Und auch wenn die Meinung des anderen nicht immer so vorgetragen wird, wie man es gewohnt sein mag. Was der Journalist Dennis Sand ferner aber auch feststellt, ist, dass es offensichtlich hier auch einen Generationsunterschied gibt. Er stellt fest, dass die jungen Besucher des Festivals TinCon eigentlich der Meinung sind, dass man relativ locker mit Hate Speech bzw. mit Kritiken in den Kommentaren der entsprechenden Channels umgehen sollte. Das zeigt folgende Passage des Artikels. Auf die Frage, wie man denn am besten auf Kommentare reagieren sollte, die zwar unter die Kategorie Meinungsfreiheit fallen, einem aber nicht sonderlich gefallen, wird einer der Schüler gefragt. Der 15-Jährige zuckt mit den Schultern. Einfach nicht immer alles so ernst nehmen, sagt er. Es ist am Ende auch nur ein Kommentar im Internet, mehr nicht. Natürlich hatte dieser Artikel einiges an Kommentaren und einiges an Kontroversen aufgerüttelt und eine der ersten Reaktionen kam natürlich auch, wie es logisch ist, von Susie Grime selbst. Sie tweetete direkt an die Welt. Hey Welt, gut zu wissen, dass getriggerte, weiße, heterosexuelle Typen namens Dennis bei euch arbeiten. Und das Ganze mündete in einer kleinen Diskussion, in dem der Autor Dennis Sand sagte, jeder soll sich so entfalten, wie er sich entfalten möchte, damit habe ich kein Problem. Kritische Auseinandersetzung ist aber kein Hass. Susie Grime erwiderte jedoch, sowas kann nur von jemandem kommen, der im Internet seine Meinung sagen kann, ohne täglich Vergewaltigungsdrohungen dafür zu bekommen. Dennis Sand antwortet dann darauf, glaub mir, ich kriege für nahezu jeden Artikel, den ich schreibe, Morddrohungen. Womit Susie Grime dann auch verständlich machen will, dass sie sich nicht aus ihrer Opferrolle begeben will und nach wie vor der Ansicht ist, sie sei die einzig Betroffene. Egal, wie viel es sein mag. Als Frau ist es schlimmer, sagen die Zahlen. Aber hey, sind ja nur ein paar Kommentare. Interessanterweise hat sich auch Christoph Krachten zu dieser Diskussion geäußert. Und zwar kritisierte er, dass die Welt ungefiltert Kommentare stehen lässt von Leuten, die explizit Hetzer als gute Kommentatoren über sie erwähnen. Was aus seinen Tweets klar wird, ist, dass er folgenden Kommentar meint von einer gewissen Barbara W. Die Spurensuche im Netz hätte durchaus gründlicher ausfallen können. Es fehlt der Hinweis darauf, wie die GZ-alimentierte Frau Grime in zahlreichen Antwortvideos auf YouTube argumentativ zerlegt wird. Einfach mal bei Dr. Rand, Sally oder der vulgären Analyse reinschauen, es lohnt sich. Kleiner Exkurs für Leute, die es nicht wissen. Christoph Krachten war der Begründer des Netzwerkes Mediakraft, also eines der ersten YouTube-Netzwerke in Deutschland. Und momentan ist er der Produzent des von Funk finanzierten YouTube-Channels Datteltäter. Ein weiterer Kritikpunkt in den Tweets ist, dass offensichtlich der Artikel besonders rechte Gruppierungen anspricht. Christoph Krachten ist auch der Meinung, dass man als Mann diese Meinung vielleicht nicht vertreten soll, das sagt er hierbei. Ja, aber einen Mann etwas über die Betroffenheit von Frauen schreiben zu lassen, ist, glaube ich, keine so gute Idee. Ja, Gustavo, wie siehst du das Ganze? Ich meine, ist die Kritik, die du da gelesen hast, valide oder ist das wirklich ein, wie soll ich sagen, Pandering zu den rechten Gruppierungen, die Susie Grime sowieso nicht mögen? Es wiederholt sich hier ein Muster, wie das schon sich ereignet hat, bei dieser Konfliktsituation zwischen einigen YouTube-Channels und Funk. Das heißt, Grime geht überhaupt nicht auf Kritik ein. Die mit ihr kooperierenden Personen unterstützen sie in ihrer Haltung. Und es gibt überhaupt keine Dialogfähigkeit. Dennis Sand hat ja explizit geschrieben, ja, natürlich gibt es diese Leute, die sie einfach grundlos hassen, weil sie eine Feministin, weil sie eine gute Menschen ist oder was auch immer es ist. Und diese Leute sind nicht anzunehmen. Aber es gibt nun mal legitime Kritik an Sachen, die sie von sich gibt, wenn sie zum Beispiel nicht besonders fundiert sind. Und ich meine, hat er kein Recht darauf, sie darauf hinzuweisen oder den Leser hinzuweisen, nur weil er ein Mann ist? Wenn es nach Grime geht, offensichtlich nicht. Nein. Ich vermute, weil es viel einfacher ist, einfach alles als Hate Speech zu deklarieren, anstatt sich tatsächlich mit eigenen inhaltlichen Mängeln auseinanderzusetzen. Ganz einfach. Es ist eine sehr bequeme Lösung. Was sich hier wiederholt, ist eine Beharrlichkeit, eine sture Beharrlichkeit von Grime, einfach keine Kritik annehmen zu können. Das Gleiche, was sie mit den Dr. Renton in der Auseinandersetzung über YouTube macht, macht sie jetzt auch mit etablierten Medien, in diesem Falle die Welt. Das heißt, sie setzt ihre Kritikunfähigkeit fort und denkt einfach, dass mit der Bezeichnung Antifeminist oder Hater einfach jegliche Art von Kritik sich vom Leibe halten kann. Unabhängig davon, ob es ein anderes YouTube-Channel ist oder ein Medium wie die Welt. Das heißt, selbst wenn sie in einer Sendung wie Maischberger oder Lanz eingeladen worden wäre und dort vom Moderator kritisiert werden würde, würde sie da auch dieselbe Schiene fahren? Alles deutet darauf hin, dass sie nicht davon abzubringen ist. Ich weiß nicht, ob sie es dann auch live im Fernsehen so handhaben würde, denn sowohl im Netz, also über YouTube, als auch über diese Veranstaltung TinCon, war es nach wie vor zielgerichtet auf Jugendliche, auf eine sehr junge Altersgruppe. Ob bei Maischberger ist einfach die Zielgruppe, das Target der Sendung komplett anders. Ich weiß nicht, ob sie das dann genauso handhaben würde. Na gut, ich kenne keine jugendlichen Sendungen und keine jugendlichen Talkshows, deswegen habe ich jetzt einfach Maischberger als Beispiel genommen. Nein, ich verstehe schon, aber ausgehend von ihrem Verhalten will sie nicht davon abrücken. Das zeigen doch diese Erfahrungen mit der Welt als auch im YouTube. Aber das heißt das, dass die Welt sich tatsächlich die Themen geschnappt hat, weil es quasi in YouTube gerade heiß herging? Denn ich meine, dieser Dennis Sand scheint ja etwas bewandert sein, was Susie Grime angeht und was quasi ihre Kritik angeht. Das heißt, er kennt sich da schon aus. Heißt das, dass die Welt sich jetzt so ein bisschen an dem YouTube-Mainstream orientiert? Weil sie wussten, oh, mit Susie Grime, da haben wir ein Thema, das gibt Klicks. Das zeigt vielleicht, dass etablierte Medien sich nach und nach immer mehr mit YouTube und ähnlichen Plattformen auseinandersetzen, weil sie daran interessiert sind, zu sehen, wie der Mainstream von morgen sich entwickeln wird. Und das geht nicht ohne YouTube. Aber zwischendurch hat man schon das Gefühl, dass die Welt Susie Grime vielleicht triggern oder trollen will. Wenn man zum Beispiel diesen Facebook-Eintrag sieht, den Susie kommentiert hat mit: Ist euer Praktikant betrunken? Die Artikelzusammenfassung lautet oben: Diese 15-Jährige macht sich unbeliebt, weil sie einfach ausspricht, was sie denkt. Ob da ein Tippfehler unterlaufen ist oder ob man das mit dem 15-Jährigen verwechselt hat, der am Ende des Artikels interviewt wird, ist sei mal dahingestellt. Aber wie gesagt, es sieht wirklich aus wie hartes Trollen oder war es wirklich ein Fehler? Ein so grober Schnitzer ist kein Fehler. Also du denkst, es war wirklich absichtliches Clickbaiting. Ja. Aber ich meine, und für Leute, die sich gerade über die Welt echauffieren, wir machen gerade nichts anderes. Wir haben gerade auch Susie Grimes Bild in das Thumb gepackt, einen lockenden Titel genommen und ihr habt euch das Video angesehen. Also es scheint auf jeden Fall zu klappen. Aber um zurück zum Thema zu kommen und eine Frage an euch, wie seht ihr denn die ganze Sache mit dem Hate Speech und der freien Meinungsäußerung? Glaubt ihr, dass das Strafgesetzbuch in dem Fall die ganze Arbeit leistet? Alles andere, auch wenn man die Meinung des anderen nicht vertritt, muss trotzdem erlaubt sein? Oder seid ihr für eine striktere gesetzliche Handhabung von Hate Speech im Netz? Schreibt es in die Kommentare und wenn euch das Video trotz Clickbaitings gefallen hat, dann abonniert unseren Channel, gebt uns ein Like und wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke und ciao. Ciao.